1. Zu dieser Zeit erkrankt König Hiskia Todlik. Daraufhin suchte in der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, auf und überbracht im Jahwes Botschaft, ordne den Angelegenheiten, denn du wirst sterben und nicht jen sen. 2. Hiskia wante sich daraufhin der Wand zu und betit zu Jahweh, 3. Ak, Jahweh, erinnere dich bitte daran, das ich true und mit ganzem Hasen vor dir gelebt und stets getan habe, was dir gefault. Anschließend brach Hiskia in heftiges Weinen aus 4. Jesaja hat den mittleren Vorhof noch nicht verlassen, als die Folgen Botschaft von Jahweh empfing, 5. Keri und übermittel Hiskia, dem Fürsten meines Volks, die Wort Jahwehs, des Gottes deines Vorfahren David, ich habe den Gebet gehört und den Tränen gesehen. Die Schaub Wort ich dich heilen, bereits am dritten Tag wirst du zum Tempel Jahwehs hinaufgehen können. 6. Zu dem Wort ich den Lebenszeit im Funzen Jahr verlangen. ICH were dich und die Stad aus der Mark des Assyrischen Königs befreien und sie am Meintwillen so I am Meins Dieners David Willen beschützen. 7. Daraufhin befahl Jesaja, bringt einen Feigenbrei. Sie brachten in und legten in auf das Geschwur, woraufhin Hiskia Dieners. 8. Hiskia fragte Jesaja Jedok, Welsh Sachen beweist, das Jahweh me heilen word und ICH am dritten Tag zum Tempel Jahwehs hinaufgehen kann. 9. Jesaja erwidet, die sol dir alsachen von Jahweh dienen, das sein verheißung erfüllen word, sol der schatten auf der sonnenue zen stufen verrucken oder zen stufen zu rückgehen. 10. Hiskia entgegnet, es ist für den schattenleicht, zen stufen vorwitz zu gehen, stat dessen sol der schatten am zen stufen zu rückgehen. 11. Daraufhin rief der Prophet Jesaja Jahwehen, und Jahweh ließ den Schatten auf der Sonnenuhr des Ahas am Zen Stufen zurückgehen. 12. Zu dieser Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans und König von Babel, einen Brief und Geschenken Hiskia, die er von dessen Krankheit und Genesung erfahren hat. 13. Hiskia freut sich über die Gesandten und zeigte ihnen sein gesamtes Schatzhaus, einschließlich Silber, Gold, Gewürz, Kostbares all, sein Waffenlager und als, was sich in seinen Schatzkammern befand. Zeigte ihnen als in seinem Palast und in seinem gesamten Herrschaftsgebiet. 14. Daraufhin kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia und fragte ihn, was haben dies Männer gesagt, und woher kommen sie zu dir? Hiskia antwortet, sie sind aus einem fernen Land gekommen, aus Babel. 15. Jesaja fragte weiter, was haben sie in deinem Palast gesehen? Hiskia erwidet, sie haben als gesehen, was sich in meinem Palast befindet, es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gesehen hat. 16. Daraufhin sprach Jesaja zu Hiskia, hör das Wort Jahwehs 17. Es wird ein Zeit kommen, in der als, was sich in deinem Palast befindet und was dein Vater bis hüt angesammelt haben, nach Babel gebracht werden wird. Nichts wird übrig bleiben, spricht Jahweh. 18. Und von deinen Sohnen, die von dir abstammen und die du zugen wirst, wird man einig nehmen, damit sie im Palast des Königs von Babel als Kamera dienen. 19. Hiskia erwidet Jesaja, das Wort Jahwehs, das du gesprochen hast, ist Gott. Denn er dacht, solange ich lebe, wird es doch Frieden und Sicherheit geben. 20. Die übrigen Taten Hiskias, all sein Heldentaten und why den teach soe die Wasserleiten bort, wasser in die Stad zu leiten, sind im Butch der Jeskic der Koniger von Judah verzeichnet. 21. Hiskia starb und word bei seinen Vorfahren bestattet, und sein Sohnmannes word und sein Estel König.